Kapitel 9. Drei völlig neue Dinge. Der neue Bund, wie er vom Propheten Jeremia angekündigt wurde, brachte drei völlig neue Dinge mit sich, von denen zuvor noch nie gehört wurde. Diese drei Dinge waren so radikal anders, speziell für den Verstand der Juden, dass sie Jesus ständig widerstanden, welcher kam, um diesen neuen Bund anzukündigen und zu bringen. Die klarste Offenbarung über den neuen Bund wurde dem Apostel Paulus gegeben. Sogar Petrus, der 3,5 Jahre mit Jesus ging, mischte nach dem Tod und der Auferstehung Jesu immer noch einiges Verhalten des alten Bundes in sein Leben. Als Gott von Petrus wollte, dass er zum Haus eines Heiden ging, Apostelgeschichte 10, musste er erst einigen Denkweisen des alten Bundes bei Petrus entgegenwirken. Lasst mich euch die Geschichte kurz in eigenen Worten zusammenfassen. Cornelius, ein römischer Hauptmann, der ein sehr gläubiger Mann, aber noch nicht errettet war, gab den Armen Geld und betete zu Gott, den er persönlich noch nicht kannte. Ein Engel erschien ihm, um ihm zu sagen, dass er Männer senden solle, um Petrus in sein Haus zu bringen. Während dieser Zeit war Petrus auf dem Dach, um zu beten. Es ist hier wichtig zu verstehen, dass Petrus bereits in Jerusalem gepredigt hatte, wo 3000 Menschen errettet worden waren. Er war bereits Teil des Neuen Testaments und der Gemeinde des Neuen Bundes. Das Denken des Alten Bundes war tief in sein Herz eingeprägt, aber Gott war entschieden, es aus ihm her auszubekommen, damit er seine Aufgabe erfüllen kann. Gott wollte von ihm, dass er das Evangelium einem Heiden predigt, der im Neuen Bund inbegriffen ist. Weil aber Petrus, aufgrund seines noch mangelnden Verständnisses des Neuen Bundes, dies nicht tun mochte, musste Gott zu einer außergewöhnlichen Methode greifen. Das Erste, was wir in Vers 0 lesen, war, dass Gott absichtlich wartete, bis Petrus hungrig war. Wie ein altes Sprichwort sagt, der Weg zum Herzen eines Mannes geht durch seinen Magen, die Bibel sagt, da wurde er hungrig und wollte essen. Während man aber etwas zubereitete, kam eine Verzückung über ihn. In dieser Verzückung sah er ganz klar den Himmel geöffnet und ein großes Laken, zusammengebunden an den vier Ecken, direkt vor ihm her niederkommen. Dieses große Laken war gefüllt mit allen Arten von Tieren, die ein Jude unter dem alten Bund nicht essen dürfte. Dies zu zeigen, wäre radikal genug gewesen, aber dann sagte eine Stimme zu ihm, steh auf, Petrus. Schlachte und iss. Lass uns wiederholen, was Gott tat. Zuerst wartete er, bis Petrus hungrig war. Dann setzte Gott ihn in einen Verzückungszustand und zeigte ihm eine Vision, die seinen Überzeugungen völlig entgegengesetzt war. Zur Krönung gebot er ihm noch, etwas zu tun, wovon ihm sein Leben lang gesagt wurde, von Gott selbst, es sei verboten. Trotz seines Hungers sagte Petrus, nein, Herr. Ich habe noch nie irgendetwas Gemeines oder Unreines gegessen. Der alte Bund war so tief in sein Herz eingeprägt, dass er sogar Gott selbst widersprach. Gott gab nicht auf, sondern wiederholte die Szene 3-mal. Während Petrus noch überlegte, was Gott ihm wohl damit sagen wollte, kamen die Leute, die Cornelius gesandt hatte, zum Haus, in dem Petrus wohnte. Petrus wusste, dass er mitgehen sollte, weil der Heilige Geist es ihm gesagt hatte, aber Gott musste noch etwas anderes Radikales tun, um sicherzugehen, dass Petrus ganz vom neuen Bund überzeugt war. Als Petrus im Haus des Cornelius ankam und ihnen das Evangelium predigte, fiel der Heilige Geist auf diese Heiden, noch bevor sie getauft waren. Bis zu diesem Zeitpunkt war etwas derartiges noch nie passiert, noch ist es an irgendeiner anderen Stelle der Schrift erwähnt. Es verletzte sogar Petrus, eigene Predigt am Tag von Pfingsten, als er sagte, dass die Menschen erst Buße tun und getauft werden müssten, und dann würden sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen, Apostelgeschichte 2, 38. Petrus benutzte diese Erfahrung später in Apostelgeschichte 19, um die Gültigkeit des neuen Bundes zu beweisen. Paulus war so entschieden, den neuen Bund zu verteidigen, dass er sogar bereit war, den großen Apostel Petrus ins Gesicht zu konfrontieren, wie wir es in Galater 2, 11 bis 12 sehen. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war angeklagt. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden, als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Die drei völlig neuen Dinge, die nie zuvor geschehen waren, wurden vom Propheten Jeremia in Kapitel 31, 31 bis 34 erklärt. Siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen werde, nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern schloss an dem Tage, da ich sie bei der Hand ergriff, um sie aus dem Lande Ägypten auszuführen, denn sie haben meinen Bund gebrochen, und ich hatte sie mir doch angetraut, spricht der Herr. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen will, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und es in ihren Sinn schreiben und will ihr Gott sein, und sie sollen mein Volk sein, und es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Das Erste, was wir hier sehen, ist, dass Gott sein Gesetz auf die Herzen und in den Sinn der Menschen schreiben würde. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Hause Israel nach jenen Tagen schließen will, spricht der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben, Hervorhebung durch den Autor, unter dem alten Bund wurde Mose das Gesetz Gottes gegeben, und Mose musste die Menschen lehren. Er war dafür verantwortlich, sie zu lehren und ihnen zu sagen, wie sie ihr Leben leben sollten. Das ist ein Bereich, den nur wenige Leiter verstanden haben. Immer und immer wieder treffe ich Leute, die davon überzeugt sind, dass sie das Verhalten ihrer Geschwister durch Regeln und Regulierungen kontrollieren müssen. Ich denke, das kommt daher, dass wir den neuen Bund nicht ganz verstehen und glauben. Gott ist der eine, der im neuen Bund deklariert hat, dass er selbst sein Gesetz in ihre Herzen und ihren Sinn geben würde. Lasst mich euch zwei wahre Geschichten erzählen, die veranschaulichen, wie der neue Bund in diesem Bereich funktioniert. Eine davon handelt von einem Pastor, den ich seit über 35 Jahren kenne, und die andere stammt aus meiner eigenen Erfahrung. Ein junger Mann wurde errettet und fing an, die Gemeinde meines Bekannten zu besuchen, die am Sonntagmorgen und Abend Gottesdienste hatte. Der junge Mann hatte die Angewohnheit, jeden Sonntagabend ins Kino zu gehen. Nachdem er errettet worden war, fragte er den Pastor, ob er denn nun am Sonntagabend noch ins Kino gehen dürfe. Der Pastor, der ein gefestigter Gläubiger des neuen Bundes ist, weigerte sich, ihm das zu sagen. Der junge Christ drängte ihn und wollte eine Auskunft haben, was er tun solle, aber der Pastor weigerte sich immer noch. Schließlich sagte der Pastor, nimm den Herrn mit ins Kino, ist es nicht seltsam, dass die meisten Leute das Gesetz bevorzugen, anstatt durch den Herrn selbst, durch das Gesetz, welches in unsere Herzen geschrieben ist, geleitet zu werden. Der junge Mann ging zum Kino und fragte nach zwei Eintrittskarten. Die Dame an der Kasse fragte, ob er denn mit seiner Freundin da sei, aber er antwortete mit Nein. Die Dame fragte wieder, für wen die zweite Karte sei, aber er gab keine Antwort. Schließlich bekam er die beiden Karten für zwei Sitzplätze nebeneinander. Als er sich hinsetzte, wandte er sich an den Sitz neben ihm und sagte, Jesus, lass uns diesen Film gemeinsam sehen. Ich hoffe, er gefällt dir. Nach 10 Minuten merkte er, dass Jesus nicht dableiben wollte, und er verließ das Kino. Von diesem Tag an war er am Sonntagabend immer im Gottesdienst. Die zweite Geschichte handelt von meiner eigenen Erfahrung, als ich Pastor war in einer Ortsgemeinde vor über 30 Jahren. Über einen Zeitraum von einigen Monaten wurden viele junge Leute errettet, die in verschiedenen Sünden tief verstrickt waren. Diese Leute waren nie in ihrem Leben in einer christlichen Kirche gewesen. Eine davon war eine junge Frau, die ein sehr sinnliches Leben gelebt hatte und Partys liebte. An einem ihrer ersten Sonntagsgottesdienste tanzte sie während des Lobpreises sehr sinnlich, in völlig unangemessener Bekleidung, den ganzen Weg lang bis nach vorne im Gebäude, während sie mit ihrem Busen und ihrem Po wackelte. Ein Mitglied unserer Gemeinde kam zu mir und ersuchte mich, sie wegen ihres Verhaltens im Gottesdienst zu stoppen. Ich weigerte mich, das zu tun, denn ich glaubte fest an die Kraft des neuen Bundes. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre Art, sich zu kleiden und zu benehmen, änderte. Die zweite völlig neue Sache, die nie zuvor geschehen war, ist in Jeremia 31, 34 aufgeschrieben. Er sagt, dass jeder den Herrn innig und vertraut kennen wird. Und es wird niemand mehr seinen Nächsten oder seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn. Denn sie sollen mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten, spricht der Herr, denn ich will ihnen ihre Missetat vergeben und ihrer Sünde nicht mehr gedenken. Was für eine wunderbare Verheißung des neuen Bundes, jeder soll den Herrn persönlich, innig und vertraut kennen. Eines der tiefsten Bedürfnisse des menschlichen Herzens ist innige Vertrautheit. Der Mensch wurde niemals geschaffen, in Isolation zu leben, sondern in innigen Beziehungen. Bevor die Sünde in die Welt kam, lebten Adam und Eva in einer innigen Beziehung mit Gott. Unter dem neuen Bund wurde diese Beziehung wiederhergestellt. Ich erinnere mich an die frühen Zeiten meines Dienstes, als ich mich selbst aufweckte, weil ich so laut im Schlaf gesprochen hatte. Ich habe dieselben Worte immer und immer wieder wiederholt, danke, Herr, dass ich keine Religion habe, sondern eine Beziehung. Dieser Teil des neuen Bundes ist mit der ersten Verheißung verbunden. Wenn du jemanden persönlich und innig kennst, wirst du auch wissen, was ihm gefällt. Wenn die Gemeinde nur lernen würde, in diesem Bereich des neuen Bundes im Glauben zu wandeln, würden Menschen viel leichter durch sie zum Herrn gezogen werden. Wir müssen uns vehement weigern, zu glauben, dass manche Leute bei Gott mehr Gunst haben oder er auf ihre Gebete mehr hört als auf andere. Ich glaube, das ist ein sehr bösartiges, religiöses Konzept des alten Bundes, weil es dem Werk des Kreuzes widerspricht. Viele Male haben Menschen mir gesagt, sie wünschten sich, auch so eine innige Beziehung zu Gott zu haben wie ich. Mein Herz weint um jeden, der keine innige Beziehung mit dem Herrn lebt. Mein lieber Freund, es ist eine Verheißung des neuen Bundes, dass jeder den Herrn innig kennen soll. Du musst glauben, dass dies ein Teil des neuen Bundes ist, verlange einfach danach und entwickle durch Glauben Innigkeit mit Gott. Du bist ihm so nahe, wie du es sein möchtest. Das dritte völlig neue Ding, das wir im neuen Bund sehen, ist Freiheit von Schuld. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einer seinen Bruder lehren und sagen, erkennt den Herrn. Denn sie alle werden mich erkennen von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Gott erklärt, dass er sich nicht mehr an ihre Sünde erinnern wird. Schuld zerstört jede Beziehung zwischen zwei Menschen. Sie wird verursachen, dass Menschen Dinge voreinander verstecken und Geheimnisse voreinander haben. Schuld löst Ängste aus und zerstört Beziehungen. Gott erklärt im Neuen Bund, dass er keine Erinnerung mehr an die Sünden seiner Kinder hat, die in ihrem Leben begangen wurde. Gottes Gesetze in unseren Herzen und Sinnen, ein inniges Erkennen Gottes und Freiheit von Schuld waren unter dem Alten Bund niemals bekannt und sind ein Privileg des Neuen Bundes.